Worin besteht das Fasten? Das Fasten besteht in einer einmaligen Sättigung während des Tages und in der Enthaltung von verbotenen Speisen. Im Fasten geht immer die Abstinenz von verbotenen Speisen, im Wesentlichen Fleischspeisen, einher. Nicht unbedingt umgekehrt, meistens schon. Abstinenztag ist auch Fasttag, aber nicht die Freitage des Jahres zum Beispiel. Es sind nur Abstinenztage, keine Fasttage.